Es ist Tag, es ist Nacht in der Stadt. Meine Welt dreht sich nicht nur um mich, doch ich hab gesagt, ich bin hart zu jedem und zu allem. Egal was auf mich zukommt, ihr könnt es behalten. Ich bin das, was ihr nicht seid, und deshalb seid ihr gegen mich. Ich ficke deine Existenz auch ohne Kompromiss. Rap ist wie Kunst, du kannst es oder nicht. Wenn die Sprache der Straße auf alles aufeinander trifft, merkst du vor allem, dass die Menschen so verschieden sind. Wenn es darum ginge, sich zu ändern, wärst du überstimmt. Man will sich nur von der besten Seite zeigen, am liebsten ohne Streitigkeiten oder Eitelkeiten. Doch es geht nicht, weil der Mensch schon an sich eine Ego-Phase durchleben muss. Warum nicht? Egal was die anderen sagen, bleib wie du bist. Ihr könnt mich hassen oder lieben, aber ignorieren geht nicht. Was du auch bist, du bist nicht perfekt. Du bist nur ein Mensch, so wie ich und der Rest. Und wenn einer zu dir sagt, du bist es nicht wert, zeig ihm diesen Track und er wird es kapieren. Was du auch bist, du bist nicht perfekt. Du bist nur ein Mensch, so wie ich und der Rest. Und wenn einer zu dir sagt, du bist es nicht wert, zeig ihm diesen Track und er wird es kapieren. Nobody is perfect, alle sagen es, obwohl ich ganz genau weiß, dass es euch kein lässt. Es ist scheiße mitzukriegen, wie sie dir verbieten, so zu sein wie du willst, ganz egal wie verschieden. Woran kann es liegen, dass sich viele unterscheiden? Vielleicht an ihrer Art oder wie sie sich verkleiden. Man kann nicht alle leiden, doch das hab ich nicht verlangt. Man kann aussehen wie tot, doch aufs Innere kommt's an. Und auch jeder Mann verdient doch eine Frau. Natürlich meine ich das umgekehrt auch. Man kann vieles sagen, aber andere Dinge meinen. Beispielsweise wäre es schlecht für dich, wenn du was vorspielst. Sag, was du denkst, bring dich oft zu Möglichkeiten, die dir auf jeden Fall für die Ewigkeit reichen. Und irgendwann geht alles schief und dann kommt der Augenblick, an dem du laut sagen kannst, was du auch bist. Du bist nicht perfekt, du bist nur ein Mensch, so wie ich und der Rest. Und wenn einer zu dir sagt, du bist es nicht wert, zeig ihm diesen Track und er wird es kapieren. Was du auch bist, du bist nicht perfekt, du bist nur ein Mensch, so wie ich und der Rest. Und wenn einer zu dir sagt, du bist es nicht wert, zeig ihm diesen Track und er wird es kapieren. Menschen sind falsch, denn Menschen lügen. Menschen können sich lieben und sich aber auch betrügen. Nehmt euch in den Arm, zeigt mal erbarm, gebt euch jetzt die Hand und fragt euch gegenseitig nach dem Namen. Egal wie man heißt, auf den Menschen kommt es an. Wenn man sich behandelt wie der letzte Dreck, fängt es an, dass man sich bemitleidet und dann ertrinkt. Wenn man tief singt, braucht man einen, der dich zur Vernunft bringt. Auch wenn er dich zwingt, dann hat er recht, es ist viel zu schlimm, um es wahrzunehmen. Stress gibt es überall, doch wir sind alle gleich. Jeder hat mal eine gute und auch eine schlechte Zeit. Man muss durch und den kühlen Kopf bewahren, immer wieder, bevor man sich nicht wiederfinden kann bei Verlierern. Bist du ein Verlierer, wirst du irgendwann ein Sieger. Egal was du auch bist, perfekt ist noch niemand. Was du auch bist, du bist nicht perfekt. Du bist nur ein Mensch, so wie ich und der Rest. Und wenn einer zu dir sagt, du bist es nicht wert, zeig ihm diesen Track und er wird es kapieren. Was du auch bist, du bist nicht perfekt, du bist nur ein Mensch, so wie ich und der Rest. Und wenn einer zu dir sagt, du bist es nicht wert, zeig ihm diesen Track und er wird es kapieren. Nobody is perfect. Nobody is perfect. Was du auch bist, du bist nicht perfekt. Du bist nur ein Mensch, so wie ich und der Rest. Und wenn einer zu dir sagt, du bist es nicht wert, zeig ihm diesen Track und er wird es kapieren. Was du auch bist, du bist nicht perfekt. Du bist nur ein Mensch, so wie ich und der Rest. Und wenn einer zu dir sagt, du bist es nicht wert, zeig ihm diesen Track und er wird es kapieren.